Versteck, das brauch ich nicht. Das ist kein Lied über Sport, über Totschlag und Mord. Es beschreibt nur die Hilflosigkeit. Es stirbt die Geduld, dann die Vernunft und dann bin ich zu allem bereit. Und es bricht aus mir raus, weil ich nicht anders kann. Vom Wahn überrollt und vom Wut übermannt. Ich schrei euch ins Gesicht. Fickt euch selbst. Mich fickt ihr nicht. Vollkontakt. Vollkontakt und ins Gesicht. Vollkontakt, ich und mein Wort. Ein Versteck, das brauch ich nicht. Ihr versteckt euch. Hinter Masken, wenn ihr den Worten kein Gesicht gebt, dann spart sie und dann lasst es. Time.